Was bewirkt das Gebet in uns? Das Gebet bewirkt, dass wir unsere Abhängigkeit von Gott, dem höchsten Herrn, in allen Dingen erkennen. Dass wir an die himmlischen Dinge denken, dass wir in der Tugend Fortschritte machen und dass wir bei Gott Barmherzigkeit erlangen. Da kann man alles schön durch den Kopf gehen lassen, eins nach dem anderen. Ja. Unsere Abhängigkeit von Gott erkennen, immer wieder das Wichtigste, die Gott hochschätzen, die Abhängigkeit von ihm anerkennen, dass wir an die himmlischen Dinge denken, sicher, wenn wir nicht lang bitten, dass wir in der Tugend Fortschritte machen, indem man sich eben seinen Geist in Gott sammelt und so weiter, und dass wir bei Gott Barmherzigkeit erlangen, Vergebung unserer Sünden, Bewahrung vor der Sünde, Nachlass unserer Sündenstrafen und so weiter. Auch stärkt uns das Gebet gegen die Versuchungen, ja. Tröstet uns in den Drangsalen, das uns mit dem Himmel in Verbindung bringt, mit den ewigen, dauerhaften Gütern, hilft uns in unseren Nöten und erlangt für uns die Gnade der Beharrlichkeit bis ans Ende. Ihr sagt das auch ganz ausdrücklich dann, ja. Das Gebet erlangt die Gnade der Beharrlichkeit bis ans Ende, wenn man eben betet, wie er gesagt hat, auch vor allem mit Beharrlichkeit. Das Gebet nicht unterlässt, nicht aufgibt.